Diese Folge von Fanboys wird euch präsentiert von Bayer, dem sicheren Messenger für private und berufliche Kommunikation. Ja, ich bekomme ja immer so lustige Nachrichten oder so Dokumente von Bayer, über was man diese Woche reden kann. Und diese Woche ist es relativ lang, weil sie haben irgendwie alles durch die Bank besser gemacht. Und das ist ja ganz schön, wenn man sowas sieht, dass bei einer App tatsächlich noch was passiert. So. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ich sehe, da kommen regelmäßige Updates im App Store und vor allem wird mir auch gesagt, was passiert, dann fühle ich mich gut. Ja, auf alle Fälle. Das nervt mich an Facebook immer, dass er so, ja, es gibt ein Update, wir haben irgendwas gemacht, aber wir sagen dir nicht was. Das Einzige, was ich noch schlimmer finde, sind diese Artisanal Release Notes. Ja, so mit lustigen Witzchen drin und so. Jetzt handgeklöppelte Notifications. Und so. Macht Slack sowas nicht dauernd? Ja. Das ist ganz schlimm für euch. Mich tiltet das immer so ein bisschen. I'm sorry. Naja, aber Wire hat auf jeden Fall jetzt nochmal die Calling-Geschichte, also die Anrufe sozusagen besser gemacht. Da kriegt man jetzt schnell eine Verbindung. Und vor allem hat Wire jetzt gar keine Informationen mehr darüber, wer wen anruft und wann. Sprich, das ist dann nochmal total viel sicherer und geheimer. Gerade wieder eine Kontroverse in Amerika. Wegen? Mit FBI und Apple und ich habe das jetzt bloß so am Rande gelesen, deswegen sage ich jetzt lieber nichts dazu in dieser Folge. Okay, ich weiß jetzt gerade. Ein Podcast mit Tech News hören. Ja, wir sollten uns mal über diese Tech News informieren. Nein, aber bevor wir zu den ganzen Themen kommen, sollten wir noch kurz den Sponsoring-Teil fertig machen. Es gibt nämlich Bugfixes für Windows auch und auf iOS hast du jetzt die Möglichkeit, einen Passcode festzulegen und dich mit Touch ID, also mit deinem Fingerabdruck einzuloggen. Sprich auch nochmal sicherer. Insofern Daumen hoch. Runterladen könnt ihr Wire unter fanboys.wire.com und wie gesagt, es gibt es für alles außer Waschmaschine und Toaster, namentlich Windows, Mac, iOS, Android und Web. Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo und dem Marcel. Hallo und mit Martin. Hallo. Wie versprochen, alle drei zusammen. Es war gar nicht so einfach, aber wir haben es geschafft. Ja. Dass wir das noch erleben dürfen. Ja. Unglaublich. Unglaublich. Ja, wir Folge schreiben 285. Genau, wir schreiben die Folge 285. Die bezieht sich natürlich, wie jeder weiß, auf 285, das teilintegrierte Reisemobil mit französischem Bett und separate Dusche. Ja. Separater Dusche. Sonst klingt es jetzt hier so von komisch weg. Ja. Was ist ein französischer Dusche? Von Reisemobile Challenger. Nice. Ist das. Das Interessante ist daran ist ja, dass die Dusche getrennt vom WC ist oder wie es hier so schön beschrieben ist, bietet gleichzeitig bei weniger als 6,70 Meter eine von der Nasszelle getrennte Dusche und ein bequemes französisches Bett. Was ist denn ein französisches Bett? Ein französisches Bett ist offensichtlich ein Bett, das in dem Wohnmobil 285 von Challenger eingebaut wird. Ah, okay. Keine Ahnung, ohne Ritze? Ich glaube, ohne Ritze. Also ja. Doppelbett ohne Ritze ist, glaube ich, französisch. Ja, aber Doppelbett. Die hatten jetzt gesagt, das teilintegrierte Reisemobil mit Doppelbett ohne Ritze und separater Dusche. Mich wundert an der Stelle, dass Tobi fragt nach dem französischen Bett und nicht nach dem teilintegrierten Wohnmobil. Weil ja, zufällig gerade, was so ein teilintegriertes Wohnmobil ist, weil ich einen Wohnmobilurlaub plane dieses Jahr. Oh. Ja. Oh, interessant. Da habe ich ja voll ins Schwarze getroffen. Voll ins Schwarze. Nein, teilintegrierte Wohnmobile benutzen die Fahrerkabine des Serienfahrzeugs, aber auch machen da auch Wohnelemente rein. Deswegen teilintegriert. Und voll integrierte Wohnmobile bauen quasi nur auf dem Gerüst des Originalfahrzeugs auf und haben quasi eine extra designte Fahrerkabine, die direkt an den Wohnbereich anschließt. Also hier auf der Seite, da spielt auch so ein Endlosschleifen-Video und das Erstaunliche ist, dass das irgendwie immer weitergeht und neue Teile dieses Wohnmobils zeigt. als ich weiß ja nicht, wie lang dieses Auto sein wird. Stimmt. Das sieht tatsächlich etwas nach. Bitte mit 5 Anhängern bestellen. Das wird der Westflügel meines Wohnmobils. Genau, und tatsächlich ein französisches Bett ohne Rezept. Ja. Fantastisch. Gut, nice. Hier lernt ihr noch was bei diesem Tech-Podcast, aber jetzt geht es erstmal zu den Tech-Themen. Wir haben letzte Woche kurz gerätselt, wann denn dieser komische Apple-Event ist, ob der jetzt schon bald ist oder irgendwann mal. Und wir sind da nicht alleine, die Gerüchteküche rätselt auch. Und es wird momentan angenommen, entweder Ende März oder wahrscheinlicher Anfang April. Mittlerweile. Wie der Franke sagt, mittlerweile schätzt man dann doch eher April und irgendwas mit iPads. Aber das hatten wir ja schon. Ja, irgendwie 10,9 Zoll, wo wir wieder mit Zoll-Bildschirm-Diagonalen rumgemacht haben. Aber dafür kein Rand und alles ist toll. Seid ihr schon aufgeregt? Freut ihr euch schon tierisch auf das Event? Ich weiß nicht. Ich bin mit meinem iPad Pro eigentlich immer noch sehr zufrieden. Ich habe das Große. Da soll sich ja wohl auch nicht allzu viel tun. Und insofern bin ich jetzt nicht so wahnsinnig gespannt drauf. Ja. Also ich freue mich, glaube ich, momentan immer noch eher drauf, dass mal die AirPods irgendwo erhältlich sind. Ja. Unvorbestellt erhältlich sind. Und mittlerweile nervt das mit den alten Kopfhörern schon, weil ich angefangen habe, Dinge zu verlieren und jetzt momentan keinen Adapter habe. Also total darauf angewiesen, dass ich meine Nicht-Adapter passenden iPhone-Kopfhörer auch dabei habe, was heute zum Beispiel nicht der Fall ist. Damn. Und dann ist das sehr ärgerlich. Ja. Und du hast gar keine Bluetooth-Kopfhörer? Ich habe gar keine Bluetooth-Kopfhörer, weil wenn, dann kaufe ich mir die Originalen. Verstehe. Ja, ich mag ja immer den Original-Quatsch haben. Ja, ich bin immer noch sehr zufrieden mit meinen AirPods. Also keine Klagen. Ja, also da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wie gesagt, ich habe ja auch schon mal im Laden gefragt und habe nur ein müdes Lächeln kassiert. Also dauert vielleicht dann doch noch ein bisschen. Ja, irgendwie kriegen die nicht in Volume produziert, warum auch immer. Das ist so ein bisschen, so läuft's. Ich meine, wenn die jetzt noch länger warten, dann kaufe ich mir am Ende noch eine Switch. Weil das Zelda ja doch irgendwie interessant aussieht. Fun Fact zum Switch allerdings, kann keine Bluetooth-Kopfhörer. Tja. Die Cartridges schmecken schlimm. Und die Joy-Cons haben, glaube ich, auch keinen Kopfhörerausgang. Naja, die Joy-Cons nicht, nee. Im Gegensatz zu so einem PS4-Controller. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe es noch nie probiert. Ja. Der kann ja auch sogar noch selber Ton abspielen. Kann er. Aber das können die Joy-Cons auch, oder? Selbst machen? Ich glaube schon. Ja. Alter. Ich glaube, da sind Lautsprecher drin, aber nagelt mich nicht drauf fest. Nun ja, nun denn. Kommen wir zum nächsten Thema auf der Liste. Es gibt Nominierungen zum diesjährigen Deutschen Computerspielepreis. Ja, genau. Jury-Sitzung war letztes Wochenende. Und das wissen wir deswegen so genau, weil Aga Teil der Jury ist. Genau, und Aga durfte diesmal in die Jury, ich versuche es bloß gerade auf den Schirm zu kriegen, war es Freitag oder Samstag? Ich glaube, ich habe was von Freitag gelesen, aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Genau, also Freitag war Jury-Sitzung und die Nominierten wurden am Montag bekannt gegeben. Ja, vielleicht nennen wir mal ein, zwei Titel, die wir kennen. Ich kenne nur zwei Titel. Du kennst nur zwei? Okay. Ich kenne drei und habe zwei davon gespielt. Okay, ich kenne sogar noch mehr. Also, bestes deutsches Spiel, On Rusty Trails, Portal Knights und Shadow Tactics. Ich habe keins von den dreien gespielt. Ich auch nicht, aber ich kenne Shadow Tactics. Schande über mein Haupt. Genau, Shadow Tactics kenne ich, weil da ja ganz viel Buzz gelaufen ist im Ende letzten Jahres und das Spiel sehr gut international auch in der Presse angekommen ist. Mehr weiß ich allerdings auch nicht drüber, außer dass es ein Conker angelehntes Spiel ist, oder? Oh Gott. Mein Gott, ich habe diese ganzen Spiele nicht mitgekriegt, deswegen nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube so 4X mit Japan feudalen Ninja-Kram. Aber. Aber es ist schon ein Schleichspiel, oder? Ja. Es sieht nach Schleichspiel aus, ja. Also, ich nehme ganz stark an, ich werde diese Spiele alle noch kennenlernen, spätestens nach der Preisverleihung, wenn man was gewonnen hat und man sich das mal angucken muss. Bis dahin darf ich weiter in peinlichen Saft schmoren, dass ich die noch nicht gehört habe. Von Portal Knights wenigstens weiß ich auch warum, weil das ist wohl noch im Early Access. Ah, okay. Also ist noch nicht erschienen. On Rusty Trails ist, glaube ich, Mitte letzten Jahres erschienen. Ist ein Plattformer. Genau. Dann ein paar rausgegriffen, die ich schon mal gesehen habe oder gespielt habe, die ich kenne. Bestes Nachwuchskonzept DYO oder DYO. War auf der Maze ausgestellt. Ach. Ich habe es nicht gespielt. Was ich aber interessant fand, war, das war das Spiel, an das ich mich letztens nicht erinnert habe, als wir ein iOS-Spiel besprochen haben. Und zwar das, wo man den Bildschirm durchschneiden kann. Ah, ist das das mit den Minotauren? Genau, und das ist das mit den Minotauren, wo man den Bildschirm durchschneiden kann. Das war immer besetzt auf der Maze, deswegen haben genau, wir das nicht gezockt. Genau, das war immer besetzt. Aber ich würde fast sagen, gleiche Idee. Sehr ähnlich zumindest. Also zumindest sehr ähnlich. Ich bin umso gespannter, wie sie es umgesetzt haben, weil ich ja dann bei dem iOS-Spiel tatsächlich am Ende dann doch nicht die Langzeitmotivation hatte. Ja. Auch wenn ich die Grundidee sehr, sehr putzig fand. Ja. Also zumindest was ich auf der Maze so gesehen habe, sah das... war das iOS-Spiel. Richtig, aber was ich auf der Maze gesehen habe, sah Dio, keine Ahnung, so ein bisschen durchdachter aus, was diese Puzzle angeht, aber keine Ahnung, wie das mit der Langzeitmotivation ist. Gut möglich. Ich finde es nicht okay, dass dieses Spiel nirgendwo einen Umlautpunkt drüber hat. Ja. Wario? Ich denke mal, also ich würde das, mich jetzt... Das schreit danach. Das ist irgendwie so ein Blue Oyster Cult, Ronnie James Dio, whatever Style-Name. Ich hätte jetzt gedacht, also wenn das so Ancient Greek Zeug ist, dann ist es so vielleicht so wie Dionysus, so irgendwie Dio oder so, aber keine Ahnung. Vielleicht das heißt, es ist Do Your Own. Ja. Beim besten Kinderspiel, die Fiete-Reihe geht weiter, Fiete Cars. Ah. Habe ich jetzt nicht selber gespielt, aber also die Fiete-Spiele sind mir geläufig. Und She und das, Remembered Caterpillars. Das bekannte Kinderspiel, ja. Und da war ich natürlich wieder überrascht, genauso wie letztes Jahr, warum das jetzt als Kinderspiel nominiert ist, weiß ich nicht. Ich habe es ja auch durchgespielt. Das Thema ist auch nicht sehr kindlich. Nee. Als Jugendspiel hätte ich es irgendwie passend gefunden sogar. Ja, also Jugendspiel ist ja immer so ein unscharfer Bereich, aber ja. Kinderspiel also es ist ein Farb-Puzzle-Game und wenn man Farb-Puzzle-Game hört, dann denkt man, glaube ich, sofort an Kinderspiel. Ja, ich glaube, wenn man es nicht gespielt hat, hält man es für ein Kinderspiel, das glaube ich schon, ja. Aber man muss sich die Grafik mal angucken und dann sieht man sofort, dass es keins ist. Wie gesagt, war auch beim IGF am Stand, war ja auch nominiert. Mir hat viel Spaß gemacht. Bestes Jugendspiel, da habe ich keins von denen gespielt. Code 7 habe ich mitgekriegt. Die Kickstarter-Kampagne, die da gelaufen ist, das ist ein Text-Adventure. Code 7, Episode 0, Allocation. Genau. Das ist auch immer. Beste Innovation sagt mir jetzt nichts. Beste Inszenierung, Future Unfolding, passt ja ganz gut. Ja. Da wollte ich nämlich anmerken, dass Future Unfolding nach mehr als 4 Jahren Entwicklungszeit am 15.03., also es ist morgen Mittwoch, erscheinen wird. Wow. Ja. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe es, glaube ich, das letzte Mal gespielt vor 4 Jahren auf der Amaze. Da war irgendwie gefühlt noch überhaupt kein Gameplay drin. Ja. Es sah aber schon genauso aus wie jetzt. Ja, das ist faszinierend. Es sieht schon immer unfassbar gut aus und man fragt sich immer, was passiert eigentlich noch. Aber offensichtlich, ja. Genau, und deswegen bin ich super gespannt, was sie jetzt an Gameplay reingemacht haben. Ja. Und ich habe auch versucht, mich überhaupt nicht spoilern zu können. Ja, geht mir auch so. Bei der ganzen Sache. Es ist, glaube ich, auch eher so ein Entdecker-Explorer-Spiel. Zu Future Unfolding werden wir sicher demnächst noch mehr sagen können und auch sagen wollen. Dann Glitch's Gear, das hatte ich ja hier schon erwähnt. Genau, das war der letzte mir bekannte Titel jetzt, also neben Future Unfolding. Glitch's Gear ist so ein Shoot'em-up für iOS von Shelley Allen. Und dann noch Twisted Lines, habe ich auch hier im Podcast öfter erwähnt von Megagong Industries. Da kenne ich den Daniel Helbig. Das war so ein Puzzlespiel. Also eigentlich so ein abstrakter, klassischer Puzzler, wie die vor ein paar Jahren sehr viele rausgekommen sind für iOS. Ja. Ah, Twisted Lines, ja, ja, genau. Also ich erinnere mich. Ja. Das Spiel, davon habe ich noch gehört, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Ja, ja, die internationalen Titel kenne ich dann also auch. Also die lassen wir jetzt einfach, die lassen wir am besten jetzt mal weg. Oh, die internationalen Spiele, die sind ja undotiert und wie gesagt, wir haben ja auch schon letzte Woche drüber gesprochen mit dem BAFTA. Das ist ganz interessant, wenn in Deutschland ein internationales Spiel ausgezeichnet wird, interessiert es nicht so viele und beim BAFTA aber schon. Das ist ja so wie BAFTA ist ja irgendwie so, sind ja so die Golden Globes in der Spielebranche, oder? So ein bisschen, ja, stimmt. Also man könnte sich dann darüber streiten, was das die Oscars sind, aber ja, die wollte BAFTAs ich gerade sagen, die Golden Globes. Stimmt es gar nicht, vielleicht sind sogar die Oscars, weil es gibt ja keine Oscars. Ich glaube, es gibt einfach keine Oscars. Was wirklich, wirklich erstaunlich ist, finde ich. Ja. Aber es gibt ja. da einfach nicht, ich glaube, es gibt da zu viel brancheninterne Querelen, dass es wirklich sowas wie eine Academy geben könnte. Ja, wirklich. Aber, also ja. Ich muss sagen, zu dem Line-Up übrigens, ein One-Two-Switch ist auch nominiert dabei, was ich nicht verstehen kann, so ein lahmes Teil. Ja. Das Einzige, was ich positiv gehört habe über One-Two-Switch ist, dass es eine Frau gab, die hat einen komplett blinden Mann und die spielen das zusammen und haben da auch Spaß dran. Und das ist ja schon mal cool, aber ja, für viele, viele Leute ist es, glaube ich, nicht so das Letzte. Ja. Genau, also so insgesamt finde ich es interessant, weil es eigentlich eine ganz gute Mischung ist, habe ich das Gefühl, von eher größeren Produktionen und Indie-Sachen. Müsste mich aber auch noch mit einzelnen Titeln genauer auseinandersetzen. Preisverleihung ist, schätze ich wieder, gleichzeitig zur Amaze oder im Vorfeld der Amaze. Da ist ja dann immer die Berliner Games Week und ja, das wird ja alles dann zusammengefasst. Und dieses Jahr ist die Preisverleihung auch wieder in Berlin. Letztes Jahr war sie ja in München und das wechselt immer ab. Das ist immer hin und her. Genau. Ja. Gut. So viel zum Thema DCP. Wir werden das weiter begleiten, wenn dann mehr passiert. Wann ist gleich wieder die Gala? Irgendwann? Das ist April. April, okay. April. Ja klar, zu Amaze, ja. Dumme Frage. Ja, genau. Ich werd trotzdem mal kurz nach. Ich glaube, das ist wieder mit der Amaze. Das ist Ende April erst. Ah, ja. Stimmt, weil ich muss dann auch auf eine Hochzeit dann um den. Das gehört nicht in diesen Podcast. Wo wir schon in Vergangenheiten schwelgen und ständig das Gleiche sagen, sei ein Kickstarter erwähnt, der ein gestorben geglaubtes Programm wiederbeleben möchte. Es geht um Twitterific für den Mac. Die Älteren unter unseren Hörer und Hörerinnen werden sich erinnern, es gab mal einen Mac-Client für Twitter, der Twitterific hieß und den gibt es mittlerweile nicht mehr, also zumindest nicht in einer Version, die unter aktuellen Mac-Versionen ordentlich läuft. Es gibt ihn dann noch für iOS und also auch ein guter Twitter-Client, aber für den Mac gibt es ihn nicht. Und jetzt hat sich die Icon Factory, mit der wir ja durchaus freundschaftlich verbunden sind, gedacht, wir machen den Kickstarter und versuchen mal, ob wir genug Geld zusammenbekommen, um Twitterific für den Mac wieder zu beleben. Und sie sind jetzt gerade bei 106.000 oder so, haben noch ein paar Stunden, also so knapp 2 Tage. Und ja, sieht gut aus. Was ist denn das Ziel? Sie haben das Ziel schon geknackt. Das letzte Stretch Goal ist jetzt bei 125. Mal sehen, ob sie da noch hinkommen. Aber so, an sich sieht das schon ganz gut aus. Interessant. Ja, und da sind so die ganzen alten Nasen, die wir jetzt persönlich kennen, aber die man in der Mac-Community auch ganz gut kennt. Also Gideon und unser Barry. Ja, Chockenberry und wie sie alle heißen, die Icon Factory in voller Vollständigkeit aufgestellt, möchte ihren Twitterific wiederbeleben. Project Phoenix. Ja, ich habe ja nur einen Third-Party-Twitter-Client, das war Tweety? Ja, den dann Twitter gekauft hat und dann ist nichts mehr passiert. Exakt. Ja, wobei da noch am meisten passiert ist. Ich glaube, ich habe Twitterific auch hergenommen, aber ich fand den nie so Hammer, dass man den wiederbeleben muss. Ach, momentan aber ist es halt, außer Tweetbot gibt es halt nichts. So, ja. Und dann mal ein zweiter wäre vielleicht mal ganz interessant zu sehen. Ja, ja, aber geht es heutzutage überhaupt noch, nachdem Twitter ja irgendwann gesagt hat, wir machen so Kontingente und... Ach, das ist, glaube ich, nicht mehr das Riesenproblem. Das Riesenproblem, das du momentan hast, ist halt, dass es diverse Sachen gibt, die du als Third-Party-Client einfach gar nicht machen kannst. Also Gruppen-DMs zum Beispiel kannst du als Third-Party-Client nicht machen. Du kannst Moments nicht anzeigen, solche Geschichten. Aber die Kontingente haben sich jetzt nicht als Riesenproblem rausgestellt. Das wäre mal interessant, einen zu machen, wo man dann den ganzen Mist rausblocken kann. Oh ja. Also, ja, wo du sozusagen die ganzen rechtsradikalen Nutzer sperrst. Also vorgesperrt hast. Ja, genau, so Blocklisten, das ist, da macht man sich bestimmt keine Feinde damit. Was ich damit meine, ist tatsächlich das Sperren, was eigentlich Twitter sperren müsste. Ja, ja. Aber gut, ja, das ist tatsächlich etwas kontrovers. Ja, so viel zu den Neuigkeiten. Lass uns doch zum Konsum überleiten. Und der ist diese Woche prall gefüllt. Es geht los mit unser aller Freund, Anführungszeichen, große Anführungszeichen, weil er kennt uns wahrscheinlich nicht mal, Ron Gilbert. Ich glaube nicht, dass er mich wiedererkennen würde, auch wenn wir uns schon unterhalten haben. Ich wollte gerade sagen, ihr kennt euch ja auch. Ich habe mich nicht mit ihm unterhalten. Ich war mit ihm im Raum. Du warst awkwardly mit ihm im selben Raum, habt ihr euch nicht unterhalten? Ich war völlig unawkwardly im selben Raum mit ihm. Ach komm, du hast das Klischee, nicht mal das Nerd-Klischee bedient. Das war total unawkwardly. Ich bin enttäuschend. Nichts alledem. Ein Interview mit Ron Gilbert. Genau, Ron Gilbert hat gesprochen bei Google Talk. Auf der Google Talk? Also ist das eine Veranstaltung? Naja, das ist halt so eine Reihe, also Google Talks. Reihe, genau, bei Google Talk und wurde interviewt über seine Geschichte, wie er zu LucasArts gekommen ist, wie das alles so angefangen hat und wie er jetzt bei Thimbleweed Park gelandet ist. Hm. Es gab wenig neue Informationen, wenn man sich die in der Vergangenheit aus diversen Quellen schon zusammengeklaubt hatte. Aber es ist eigentlich dieses Video ist eine schöne Anlaufstelle, wenn man das mal so kompakt haben möchte. Ja, dann muss ich das mal machen. Was ich sehr schade fand, war der Moderator hat dann auch gesagt, ja, und dann hast du ja The Cave bei Double Fine gemacht. Und jetzt erzählen wir von den anderen Spielen, denn The Cave muss ja. Weil ich mag The Cave tatsächlich recht gerne. Ja, ich auch, auch wenn es den großen Designfehler, das ist eigentlich das Einzige, was ich dem Spiel ankreide, dass du die unterschiedlichen Geschichten nur dann spielen kannst, wenn du den Mittelteil immer wieder neu spielst. Exakt. Der ein Adventure-Teil ist, der immer gleich ist. Und ja. Das, warum? Ergibt keinen Sinn. Den könnte ich auch einfach skippen. Er könnte sogar das ganze Spiel so lassen, wie es ist und einfach dann Skip-Button machen. Hm. Möchtest du diesen Teil überspringen? Yep. Weil so als Spiel fand ich das, ja, hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Also auch dieses leichte Jump-and-Runnige, Plattformerige fand ich eine gute Aufwertung. Vielleicht in 10 Jahren auf der PlayStation 7 gibt es dann Remastered-Version von The Cave, wo man den Mittelteil skippen kann. Ja, bestimmt. Vielleicht haben wir dann auch einfach schon Zeitkapseln, wo man alles Mögliche skippen kann. Ja. Das beliebige Computerspiel. Am 30. März erscheint Thimbleweed Park. Das ist jetzt nicht der 24. Am 30. stand auf der Webseite. Okay. Ich dachte, es wäre der 24. Aber ich kann mich auch täuschen. 30. Coming März. Coming March 30. Okay. Windows, Mac. Xbox One. Das ist interessant, das wusste ich nämlich nicht, dass es tatsächlich gleichzeitig erscheinen wird auf Windows, Mac, Xbox One, Linux, iOS und Android. Ja. iOS, Android and other platforms will follow soon after. Oh, da ist ein Punkt. Ja. Ha, Da ist ein Punkt. Das erscheint auf dem Desktop und auf der Xbox. Nein, es erscheint so, als wäre der Punkt zu klein. Der Punkt erscheint in dieser Schrift etwas klein. Ja, also es ist eine sehr, sehr der Punkt erscheint erst am 30. März. Und das kleine I hilft natürlich auch nicht, den Satzanfang zu kennzeichnen, da sehr dünner, er anfängt. Ja, genau. Sehr dünner Font und Apple hat's verkackt. Also, 30. März auf dem Desktop und der Xbone. Soon after auf den Mobile-Plattformen. Genau, PS4 ist mir unbekannt, ob das kommen wird. Hm. Da mache ich aber auch echt eine Ausnahme und spiele das gerne am Mac. Weil ja, kommt es denn auch am Mac? Ja. Ja. Warum ein solches Spiel nicht am Mac spielen? Also ja. Point and Click. Ist ja irgendwie auch Point and Click. Und ich glaube, es ist auch eins der Point and Click Adventure, wo man Point and Clicken will, weil ich dachte ja immer, man will lieber tappen, aber ist gar nicht unbedingt so bei dir. Ja, ja. Ja. Gut, wo wir gerade bei Games und Games Talk sind, sei auch vermerkt, dass der GDC Vault Videos hinzugefügt hat, und zwar von 2017er GDC, oder? Oh. Genau, also von vor 2 Wochen. Da sind jetzt auch ein paar kostenlose gleich dabei, also ganzer Schwung kostenloser Videos dabei. Unter anderem ein Talk über das neue Zelda. Oh, sehr schön. Allerdings ist der auf Japanglisch, nämlich also Worst of All Worlds, ein japanischer Sprecher erzählt seinen Senf auf Japanisch. Dann kommt 10 Sekunden Pause und dann erzählt ein englischer Sprecher das gleiche nochmal. Oh, es gibt noch ein schlimmeres. Wenn ein japanischer Sprecher in schlechtem Englisch vorträgt, weil dann hast du gar keine Chance zu verstehen und musst nicht 10 Sekunden warten, bis du es dann verstehst. Das stimmt. Also da hätte ich echt... Ich fände das ohne Pause allerdings noch schlimmer, wenn das Japanische noch gesprochen wird und dann simultan overgedubbt wird. Dann kann ich mich auf keins von beiden konzentrieren. Das stimmt. Simultan overgedubbt ist es noch schlimmer. Ich würde sagen, es ist die drittschlimmste Variante. Hm. Was ich mir gewünscht hätte, wäre tatsächlich mit Untertiteln gewesen. Ja. Weil das einem Talk sehr viel Leben nimmt, wenn man vor allem dann auch völlig überflüssig erstmal das Japanische anhören muss. Und warten, und dann kommt das Englische, oder andersrum, wenn du Japanisch sprichst, das Japanische anhörst, und dich freust und dann das Englische nochmal anhören musst. Also, ja. Und UBM, das ist ja die Firma hinter der ganzen GDC und dem Vault und so weiter, und auch Gamasutra, die verdienen genug Geld mit der GDC, dass die das hätten machen können. Ja. Ja. Im Zweifel hätten sie auch Nintendo nochmal fragen können, die hätten bestimmt auch noch ein bisschen Geld für. Also ich habe noch nach 5 Minuten ausgemacht, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat, den Talk zu hören. Was ungefähr so war wie beim Talk über Civilization. Der war so langweilig, dass ich währenddessen ausgeschaltet habe. Oh je. Ja, dabei mag ich Civilization wirklich gern. Na gut. Aber schaut euch die Videos an, immer eine Empfehlung. Aber man braucht da jetzt so einen GDC Vault Pass für, oder? Ja, wie gesagt, also man braucht einen Pass, um das Video anzugucken, was man sich jetzt angucken möchte. Das sind jetzt alle da von der GDC. Wenn man keinen Pass kaufen möchte, kann man sich aber die freien Videos angucken, und die werden auch sukzessive übers Jahr immer mehr freie Videos veröffentlicht. Also es kommt immer wieder neuer Stoff, der spannend ist, und so wie ich sehe, wenn man jetzt nicht ein ganz bestimmtes Video unbedingt sehen möchte, unterhält es auch ganz gut, das, was kostenlos zu haben ist. Okay. Gut, dann haben wir was auf der Liste, was mir irgendwie auch mit einer Raised Eyebrow diese Woche aufgefallen ist. Nämlich, es gibt ein Apple Indie Feature. Ja, und Apple Indie Feature im App Store habe ich mich erstmal sehr drüber gefreut. Apple featured Indies, super. Hm. Was mich so irritiert hat, war, wie sie das gemacht haben. Ja. Oder wie sie es gerade umsetzen. Und ja, so dieser ganze Gedankengang, also wenn ich das richtig sehe, haben sie Indies angesprochen, vor allem auch iOS Newcomer, die ihr erstes Spiel auf iOS bringen, und haben gesagt, hey, wir machen da jetzt ein großes Feature im März. 11 Tage lang, oder war das 11 Tage lang? Ich glaube 11. Ja, 15, irgendwie, es fühlte sich lange an, auf jeden Fall. Ja. Wo wir eure Spiele vorstellen. Hm. Prominent. Was jetzt zur Folge hat, also dass die Spiele nicht am Donnerstag rauskommen, wie so gewohnt, sondern an dem Tag, an dem sie gefeatured werden. Mhm. Sie werden allerdings auch nur für diesen einen Tag gefeatured. Hm. Und ja, also ich, auf der einen Seite ist es natürlich toll, wenn man überhaupt gefeatured wird, auf der anderen Seite einen Tag gefeatured werden, ist halt schon echt sehr kurz. Und ich weiß nicht, ob da überhaupt dann was hängen bleibt an Aufmerksamkeit. Mhm. Und wenn ich es auch richtig gesehen habe, also gut, über Twitter sind dann auch noch mal mehrere Titel zusammengefasst beworben worden und so, aber wenn ich es richtig sehe, ist auf der Homepage, auf der iTunes Homepage immer nur ein Titel zu sehen und die anderen, naja doch, hier jetzt unsere also neuen Lieblingsspiele, da ist auch der Back-Katalog von denen dabei. Ah, ja. Also in der App Store App hast du halt auch die Banner jetzt alle fünf für unterschiedliche Indie-Spiele belegt. Ja, aber das sind ja nochmal welche, die gar nicht so die Haupt-Indie-Spiele sind, die beworben. Ich blick auch nicht ganz durch, muss ich ganz ehrlich sagen, was jetzt zu diesem Feature gehört und was nicht. Ja. Ja, insgesamt kann man ja sagen, es ist ganz nett oder ganz gut, dass da in Apple mal so den Fokus auf Indie-Games legt. Es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, dass ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das Gefühl habe ich zumindest, dass das dazu geführt hat, jetzt, dass irgendwie alle Indie-Spiele jetzt im März released haben und sich dann so gegenseitig ein bisschen den Fokus genommen haben. Ja. Also das sehe ich als problematisch an. Dann verstehe ich nicht, warum sie in so einer Woche auch noch ein kostenloses Spiel der Woche machen müssen. Was übrigens Love You to Bits ist, was wir auch hier schon mal besprochen hatten. Ja, also gute Idee, komisch ausgeführt. Ich weiß nicht, ob das so wirklich hilfreich ist, das so zu konzentrieren. Ja. Weil ich schaue nicht jeden Tag in den App Store rein, ganz ehrlich. Ja, geht mir auch so. Ja, und ja, muss man mal beobachten, mal sehen, was die Leute sagen, die da jetzt gefeatured wurden, ob die dann zufrieden sind oder nicht. Schwer zu sagen. Und gerade wenn ich dann auch denke, dass dann Nintendo mit Mario Run alle fünf Banner kriegt, eine Woche lang. Ja, weiß nicht. Finde ich jetzt nicht ganz so toll. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja, da sind interessante Spiele dabei. Ja. Eins davon, zumindest das da irgendwie so grob auch in diese Aktion jetzt mit reingefallen ist, ist Kingdom. Kingdom ist ein Spiel, das gibt es schon ziemlich lange für Desktop-Plattformen und ist jetzt mehr oder weniger neu für iOS. Und das hat mich jetzt sehr begeistert, oder ich muss korrekter sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass es rausgekommen ist, habe es dann auf meinen Apple TV runtergeladen und dann hat meine Freundin den ganzen Abend lang Kingdom gespielt. Ja, wahrscheinlich sogar, also ich habe jetzt nur kurz reingespielt, ich kannte das auch, dass es dieses Spiel gab von Desktop her. Mhm. Und vielleicht ist es eines der wenigen, die sogar am Apple TV besser sind als Apple. Es funktioniert am Apple TV echt super. Vor allem halt auch die Steuerung mit der Fernbedienung. Genau. Weil du hast ja, dieses Spiel ist ein Side-Scroller. Du siehst quasi nur eine 2D-Ansicht von der Seite. Und du bist ein König oder eine Königin auf einem Pferd und reitest von links nach rechts oder von rechts nach links und baust quasi in diesem Akt dein Königreich auf. Das heißt, du kannst irgendwie Mauern bauen, du kannst Bogenschützen und Farmer und Baumeister quasi rekrutieren und musst halt immer schön mit deinem Geld haushalten. Also es gibt halt so Aktivitäten, mit denen verdienst du Geld. Du kannst den Farmern dann quasi das Geld abknöpfen, wenn die da rumgefarmt haben und so weiter. Aber du musst halt immer gucken, dass du genug Geld hast, dass du genug Verteidigungsstrukturen hast, weil nachts kommen natürlich die Monster. Ja, da musst du dich so langsam drum kümmern, dass dein Königreich wächst und ja, dass du gut auf alle Unwägbarkeiten vorbereitet bist. Also was ich bislang sehen konnte, war, es ist eine wunderhübsche Pixelgrafik. Ja. Die Animationen, da musste ich gleich an Prince of Persia oder Flashback oder so denken. Stimmt, ja. Sie sind halt sehr, das ist so dieser Stil, wo du das Gefühl hast, dass die haben noch mehr Animationsframes reingepackt, als es eigentlich nötig sind für so eine Bewegung vom Pferd. Die Steuerung hat mir jetzt wenig bis keinen Spaß gemacht auf dem Device, muss ich sagen. Also auf iPhone jetzt? Ja. Das ist zart ein bisschen. Also und ja, mich nervt es ein bisschen. Vom Spiel kann ich noch nicht viel sagen. Ja. Die Steuerung ist halt. Die Steuerung ist tatsächlich das, was ich auf dem Apple TV am allercoolsten finde, weil du steuerst halt dein Pferd mit Wischen links oder rechts. Das glaube ich macht total Sinn und macht total Spaß am Apple TV. Ja, und der Trick ist nämlich, du kannst ja dann nochmal Hü-Hot machen quasi, damit das Pferd schneller reitet. Und da machst du so eine Peitschenbewegung mit der Fernbedienung. So, also es ist halt richtig, richtig schön integriert. Und zum Geld ausgeben drückst du einfach die Fernbedienung. Insofern es hat so minimalistische Bedienungen, die sich ganz gut einfügt in dieses Fernbedienungskonzept. Ja, also ja, glaube ich tatsächlich, dass das besser ist fürs Apple TV. Es gibt einen Punkt, den ich leider ziemlich unmöglich finde, und das ist, wie lange das Spiel braucht, um hochzustarten. Und bei jedem rausgehen und ja, offensichtlich verbraucht es auch viel Speicher, so dass es öfter mal abgeschossen wird, und dann braucht es halt ja, 4 Screens mit Ladebalken, bis es wieder da ist. Und das ist einfach nicht keine Mobile-Erfahrung. Das ist am Apple TV jetzt nicht so schlimm. Also wahrscheinlich sind die Ladezeiten gar nicht so viel schneller am Apple TV. Aber es fällt dir nicht so auf. Am Stück. Ja. Am Apple TV spielst du nicht mal 2 Minuten und dann 2 Minuten später. Es ist so ein Spiel, dass du eher 1,5 Stunden lang spielst als 2 Minuten lang. Deswegen. Ja, aber dann ist es vielleicht auch wurscht auf iOS. Falls ihr es im App Store sucht, übrigens, sucht nach Kingdom New Lands. Ja. Wenn ihr nach Kingdom sucht, ist es der Treffer Nummer 31. Well. Wenn ihr es diese Woche sucht, klickt einfach aufs Banner. Ja, oder in unseren Shownotes auf die Shownotes. Aber das ist natürlich auch schade. Vielleicht steigt es ja ein bisschen hoch noch in der Zeit. In der Kingdom-Rangliste. Ich habe es übrigens jetzt geschafft, dass mein Handy mir heute eine Warnung gegeben hat, dass ich zu wenig Speicher auf dem Gerät habe. Speicher bedeutet in dem Fall 128 Gigabyte. Well. Ja. Tja. Auch das ist irgendwann erreicht. Du hast dein Handy einfach in letzter Zeit nicht mehr runtergeschmissen. Ja. So mache ich das immer. Aber dann wird es doch alles Cloud zurückgesinkt. Ja, ich mach keine Cloud. Ich finde, das ist nicht gut. Gefühlt das Gegenteil von Kingdom ist der nächste Titel, der auch in dieser Indie-Sache gestern, glaube ich, gefeatured wurde. Mushroom 11. Das sieht interessant aus, aber ich habe noch nicht verstanden, was es ist. Genau. Mushroom 11 ist, würde ich sagen, eine Art Plattformer. Und ich kannte das Spiel, weil ich letztes Jahr den GDC-Talk dazu gesehen habe. Du bist, ich weiß nicht, ob man sagen kann, aber du spielst eine pilzartige Masse, die eigentlich so voxelmäßig aus einzelnen Punkten besteht, aber zusammenhängend ist. Das ist einzige, ein 3D oder? Das ist ein 2D-Spiel. Okay, nur weil Voxel, deswegen. Ja, 2D-Voxel. Also man sieht, dass es so aus einzelnen, ja, sagen wir Pixel natürlich. Aber es fühlt sich eher voxelig an, weil diese Masse immer zusammenhängt, also ein Pixelklumpen. Hm. Und was du eigentlich machen kannst, ist nur Pixel aus diesem Klumpen entfernen. Also wenn du deinen Finger auf den Bildschirm legst, dann kannst du die so wie mit einem Radiergummi wegmachen. Okay. Und dieser Klumpen gehorcht den Gesetzen der Physik. Wenn ich also rechts was wegmache und dann links was dran wächst, ach so, ja genau, der hat immer eine Zielmasse, dieser Klumpen. Das heißt, wenn ich was wegmache, dann wächst es links wieder dran. Verstehe. Oder da, wo halt noch was vom Klumpen da ist, wächst es wieder dran. Allerdings wächst der Klumpen nur, wenn er Bodenkontakt hat. Also in der Luft wächst er nicht. Und damit bewege ich diese grüne Masse. Und es ist erstaunlich, wie toll sich das anfühlt und was für ein tolles und außergewöhnliches Bedienungsschema das für iOS ist. auch sehr, sehr schön, weil dann solche Sachen wie passieren, dass du dich verhaken kannst an was. Mhm. Also an so einer Wippe zum Beispiel kannst du dich so rumhaken. Du kannst zum Beispiel auch durch Kanäle total super und schnell durchflutschen, weil da gibt's halt nur eine Bewegungsrichtung und dann verstärkt sich die Geschwindigkeit total, als wenn ich jetzt irgendwo in der normalen Welt durchrutsche. Also sehr, sehr spannend und für mich auch eine sehr neuartige Art, einen Charakter zu kontrollieren in einem Spiel. Die Grafik allerdings finde ich super trist und hat mich jetzt nicht so angesprochen. Das sieht sehr postapokalyptisch aus, was es auch soll, aber ist nicht mein Ding. Allerdings hatte ich da jetzt schon sehr viel Spaß und bei dem würde ich jetzt fast prognostizieren, dass ich es auch weiterspiele. Okay, muss ich mir vielleicht auch mal angucken. Klingt also da gibt es auch einen GDC-Talk. Ich kann auch im Hintergrund nochmal recherchieren, ob der kostenlos ist. Wahrscheinlich nicht, weil das eher ein kleineres, obskureres Spiel ist. Und die machen da auch immer so Poster-Child-Talks, die dann kostenlos sind. Free Content. Hier steht Free Content. Ah, ja. Der Talk heißt Design the Anti-Platformer Mushroom 11 Puzzle Systems und war 2016 auf der GDC. Interessant. Also kann man vorher nochmal reingucken. Ich hatte übrigens, wo wir gerade beim nächsten Thema sind, hatte ich eine lustige Erfahrung. Und zwar dachte ich mir gestern so, hey, es wäre doch irgendwie cool, wenn ich Podcasts auf meine Uhr laden könnte, dass ich irgendwie tatsächlich, weil man kann ja tatsächlich auf diese Apple Watch Musik draufladen und dann von der Apple Watch hören. Und das geht auch relativ gut mit dem Umschalten, wenn man AirPods benutzt. AirPod-User-Problems, ja. Ja, ich weiß, sorry. Aber Podcasts sind nach wie vor so ein Ding, das funktioniert halt nicht. Also es gibt kein Bordmittel und es gibt, soweit ich halt wusste, auch keine größeren Podcast-Clients, die das können, dass du quasi deinen Podcast auf die Uhr speicherst und dann ohne iPhone ins Fitnessstudio gehst und von deiner Uhr deinen Podcast hörst. What? Ja, das gibt's nicht. So, und also dachte ich mir. Und dann habe ich mal so gegoogelt danach und habe halt eine App gefunden tatsächlich, die das kann. What? Und machte dann irgendwie so den App Store auf und dachte mir so, okay, die Screenshots, was hört denn der da für Podcasts? Irgendwie so Folge 200 irgendwas 30 mit einem seltsamen Folgennamen, irgendwie Jahresendzeiten oder so. Und dann habe ich weitergescrollt und dann dachte ich mir, okay, das ist Fanboys. Okay, also das war eine sehr lustige Erfahrung, einen Podcast-Client zu suchen und zu finden, der dann tatsächlich Fanboys im App Store Screenshot featured. Nice. Nun ja, aber diese App habe ich jetzt in der Tat mal runtergeladen und die tut auch das, was sie soll. Ist von Peter Knapp. Ist kostenlos und man kann ihm aber einen Tipp hinterlassen, also ein Trinkgeld in der App geben, beliebig oft. Da hat so einen Knopf, wo du ihm quasi einen Euro geben kannst. Finde ich ein ganz interessantes Konzept, funktioniert gut. Das Einzige, was mich ärgert ist das falsche Wort, aber was ich gerne noch hätte, ist, dass mir die App alle Folgen in einem RSS-Feed anzeigt, weil ich halt oftmals Podcasts höre, wo ich das Backlog so langsam durchhöre und die haben dann irgendwie 300 Folgen oder so und er zeigt halt nur die ersten 20 an und das wäre schön, wenn man noch weiter zurückscrollen kann und dann irgendwie Folge 100 von den Fanboys zum Beispiel runterladen. Bei uns geht's ja eh nicht, weil wir haben nicht so riesige RSS-Feeds, aber ich höre zum Beispiel My Brother and Me gerade durch und da bin ich halt bei Folge, weiß nicht, 200 irgendwas. Und da komme ich halt nicht hin, wenn er nur die ersten 20 anzeigt. Und das wäre schön, wenn es ginge. Aber ansonsten ist es echt toll und schöne Möglichkeit, tatsächlich mal dieses Feature zu nutzen, dass man Dinge auf der Apple Watch speichert. Ich würde mir ja so ein Feature wünschen, wo ich mir so eine Playlist zusammenstelle. Erst den Podcast, dann kommt der Podcast und dann der. Mhm. Und dann denke ich mir, hat sich ja schon jemand eingebaut. Ich weiß bloß nicht, wie ich an dieses Feature komme und welche Apps eingebaut hat. Du meinst jetzt auf deinem iPhone? Ja, genau. Also du kannst das, glaube ich, in nahezu allen Clients irgendwie machen. Ja, ja, aber ich will jetzt auch keine Playlist draus machen. Ich will einfach sagen, der hier, und dann schmeiße ich den in den Bucket, wo die Podcasts dann nach der Reihe loslaufen. Ja, also Castro ist da relativ nah dran an dem, was du gerade beschreibst, glaube ich. Und du hast jetzt also eine App gefunden, die man nur nutzen kann, wenn man eine Apple Watch hat und Bluetooth-Kopfhörer. Bluetooth-Kopfhörer. Ich glaube, du kannst mit normalen Bluetooth-Kopfhörern auch deine App benutzen. Das habe ich gesagt. Aber Apple Watch brauchst du. Ja, ja, genau. Weil, und AirPods. Ich habe ja echt vor 2 Wochen die Erfahrung gemacht. Ich saß da in so einem Flugzeug und habe mir gedacht, wo fliegt das jetzt eigentlich hier hin überhaupt? Und dann habe ich so nach links geguckt und da hatte ein Typen eine Apple Watch am Arm. Und dann war ich mir klar, dass ich im richtigen Flieger nach San Francisco sitze. Ja, klar. Weil das ist auch wirklich die einzige Möglichkeit, um jemanden zu finden, dem ich nicht selber eine Apple Watch geschenkt habe. Ja. Außer, ja, na gut. Und der eine hat... Du hast recht. Ah, oh, yes. Gut. Good, nice. Ja. Aber schön, dass es auch dafür Apps gibt. Ja, ja. Super. Es ist ein bisschen ein Nischen-Use-Case, aber es ist cool, dass es das irgendwann gibt. Wird der mich für mich ja auch usable sein, sobald ich umgestiegen bin auf vernünftige Kopfhörer. In der Tat. Aber bis dahin musst du noch warten, bis diese Kopfhörer tatsächlich in Serie produziert werden. Und nicht nur manufaktiert werden quasi. Artisanal. Ich habe für Podcasts echt nur noch das Rock Bottom Use Case. Ich höre sie nur noch zum Einschlafen. Das heißt, das einzige Feature, das mich für einen Podcast-Player interessiert, ist der Sleep-Timer. Und ansonsten, also ich fühle mich wirklich wie so die niedrigste Spezies von Junkies. Und es gibt nur noch einen Use Case, nämlich mich. Ja, aber die nur noch zum Hirn abschalten. Ja. Die wichtigste Fähigkeit, wenn du Podcast beim Einschlafen hörst, ist doch, dass du dein Handy dabei laden kannst. Ja, ich höre inzwischen die Podcasts ohne Kopfhörer. Laut. Mhm. Ja. Ich mag das. Das machen Menschen, die im gleichen Raum mit dir schlafen, mit? Ach so, ja, nein, wir haben gerade Quarantäne, weil meine Frau ist gerade krank und deswegen schlafen wir in getrennten Schlafzimmern. Und da kann ich dann, kannst du deine Podcasts. Wobei das übernimmt der Kindergarten für mich. Stimmt. It's a bug and a feature. Ja. Bevor ich aber mir das Hirn einlulle, lese ich noch ein bisschen. Und ich habe in letzter Zeit sehr viel gelesen und deswegen habe ich noch 2 Buchtipps. Ja. Das sind 2 Serien sogar. Oho. Die eine Serie habe ich angefangen. Das erste Buch in der Serie heißt Anno Dracula. Mhm. Und ich habe mir gedacht, och, Vampire. Ja, oh. Gibt es noch was ausgezuzelter als Zombies ist? Ja, Vampire. Tatsächlich schafft es der Autor da einen netten Twist in Vampir-Stories zu bringen, indem er Vampire einfach öffentlich macht. Die Hintergrundstory ist der Graf Dracula, nachdem er von Van Helsing und Abraham Van Helsing und seinen Freunden beinahe umgebracht wurde, bringt stattdessen Van Helsing um, schifft über nach London, Großbritannien, ich weiß nicht, ob in der Reihenfolge, macht dort die Queen zu einem Vampir, sich selbst zum Prinz Consort und im Grunde bringt Vampire an die Macht. Halb London ist bereits vampirisiert und der politische Wind weht mehr in Richtung der Untoten, also auch Bälle, politische Funktionen etc. werden mehr in der Nacht abgehalten als am Tag. Dieses Setting ist interessant, das wird so ein bisschen ausgebreitet. Erstaunlich an dem Buch ist die absolut krasse Menge an Fanservice, was dieses London, die Ende des 19. Jahrhunderts an fiktiven Charakteren beinhaltet, also fiktiven und tatsächlich gelebt habenden. Mhm. Es geht los mit Jack the Ripper, Es ist dann... Sherlock Holmes wahrscheinlich auch. Sherlock Holmes, ja, der sitzt aber im Knast. Ja. Sherlock Holmes ist ungeliebt und sitzt im Knast, weil er, also die offizielle Begründung ist, weil er ist irgendwie persona non grata. Und die echte Begründung vom Autor ist, wenn Sherlock Holmes auf freiem Fuß wäre, dann hätte er Jack the Ripper in 2 Tagen gefasst und ich hätte kein Buch. Sein Bruder Mycroft Holmes ist einer der Chefs einer geheimen Agentur, die auch mitmischt. Und insgesamt ist es eine ganz nette Mischung aus politischer Intrige und diesem Victorian London. Das mag ich einfach sehr gern, weil das so in seiner Etepetete nur das Proper und die richtigen Sachen machen und darunter total verkommen. Verhaftet ist. Es ist ziemlich brutal, das Buch. Unterhaltsam. Man kann es schön wegsnacken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es hat mich im Grunde schnell eingefangen und dann nicht mehr losgelassen. Das ist eine Serie. Ich glaube, es gibt inzwischen 4 Bücher davon und ist eine Empfehlung. Klingt spannend. Und dann habe ich noch einen Buchtipp für euch. Die Rachel Peng Serie, das ist von einer Autorin, K.B. Spangler heißt die. Das erste Buch in der Serie heißt Digital Divide und es geht um einen weiblichen Cyborg, der Polizei beim Verbrechen aufklären helfen soll. Okay. Ja, ich weiß schon. Es ist so schlimm. Vampire und ein Vampir und ein Angehöriger einer Geheimorganisation tun sich zusammen und jagen Jack the Ripper. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, warum der Aufhänger für jeden Scheiß immer und lösen Verbrechen ist. Ja. Aber auch. Das macht halt so ein Procedural einfach. So, also. Ja. Ja. Ja. Es gibt halt dann gleich eine Struktur. Ja, auch hier, die Backstory ist, ein geheimes militärisches Experiment hat 500 hochbegabte Soldaten und Soldatinnen in Cyborgs verwandelt, indem sie ein Gehirnimplantat eingeimpft haben, dass sie zu, also so per vernetzt miteinander reden lässt, die sind auch schneller und die alle haben so, jeder hat seine eigene Special-Fähigkeit, die Magie gleichkommt sie wissen aber, sie können nicht sich so ohne weiteres outen, weil sie von der von der Öffentlichkeit dann verhasst und gefürchtet sind und in diesem Spannungsfeld von Politik und wir wollen zwar Verbrechen lösen, aber wir müssen immer vorsichtig sein, wie wir es machen, weil sonst missbraucht die Politik das in die falsche Richtung. Einem ganz normalen Police Procedural lebt diese Serie ganz nett. Ich habe da inzwischen 4 Bücher davon gelesen und die sind wirklich... kann man so runterlesen, machen Spaß. Cool. Ich kenne das gar nicht so als Buch, das Police Procedural. Obwohl, naja, gut, Sherlock Holmes ist wahrscheinlich schon eins. Ja, es ist mehr. Aber ist es dann auch ein Verbrechen pro Buch, oder? Ja. Ich meine, du hast in einem Buch natürlich mehr Platz. Also, wenn du jetzt das mit NYPD Blue, CSI, Special Victims Unit, whatever vergleichst, da hast du halt wirklich nur den Fall und am Ende war der Bösewicht entweder der Gärtner oder der hat sich in seinen eigenen Kofferraum selbst eingesperrt aus Versehen und ist dann in den Fluss gerollt. Aber in so einem Buch kannst du halt ganz viel politische Intrige und versteckte Motivation dahinter noch einbauen, was das Ganze dann interessanter macht. Ja. Ja, das klingt beides sehr spannend. Irgendwie ich würde mir wünschen, dass ich irgendwie auch diese effektiv lesen könnte. Das habe ich irgendwie verlernt, glaube ich. Ja, also so Bücher auslesen, das mache ich nicht mehr so oft in letzter Zeit. Musst du mal einen Kindergarten besuchen, dann hast du auch viel Zeit abends. Genau. Dann alle Podcasts durchhören und vielleicht kommst du dann nochmal zu Leben. Ach so. Und wer jetzt noch zögert oder zweifelt, das erste Buch von der Rachel Peng Series gibt's für Kindle für 1,88 im Moment. Also das ist ein No-Brainer. Da kauft ihr nur einen kleinen Cappuccino morgen früh und dann habt ihr das wieder drin. Ja, diese ganzen Cappuccinos, die man kauft, wo man stattdessen irgendwie was anderes kauft, das ist gut, dass man die nicht trinkt, sonst hätte man schon einen Herzinfarkt, glaube ich. Ja, das Cappuccino-Budget ist sicherlich sehr, sehr hoch momentan. Angespannt, ja. Na gut. Na gut, das bringt uns quasi dann auch direkt ans Ende der Agenda. Ja, dann sind wir wieder mit neuen Spielen wahrscheinlich und noch keinem Apple-Event, aber. Stimmt. Soll's. Ja. Dafür vielleicht passiert ja sonst irgendwas mal. Stimmt. Vielleicht passiert ja mal wieder was in der digitalen Welt. Ja. Aber bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche und hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Fanboys. Servus. Wiedersehen.